Prüfungsbeispiel 5. Studie zur Entwicklung der individuellen Kompetenzen. Erster Vortrag. Es gibt ein Sprichwort im Deutschen, das lautet: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das bedeutet, was man nicht als kleines Kind lernt, lernt man später auch nicht mehr. Das ist so nicht ganz richtig. Vielmehr könnte man sagen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans oft nur schwer. Was man nicht als kleines Kind gelernt hat, lernt man später nur noch schwer. In unserem Vortrag heute soll es darum gehen, wann sich individuelle Kompetenzen wie intellektuelle Fähigkeiten, Kompetenzen im sozialen Verhalten, Kompetenzen in der Feinmotorik und im Moralverständnis beim Menschen entwickeln. Ob sich die Kompetenzen in der frühen Kindheit oder in der Jugend oder kontinuierlich im Leben entwickeln. Sie hören dazu die Ergebnisse einer Studie zur Entwicklung der individuellen Kompetenzen. Sie sind das Thema des folgenden Vortrags. Im ersten Teil des Vortrags werden Sie darüber informiert, was für eine Studie durchgeführt wurde und wie sie durchgeführt wurde. Sie hören also Details über die Art und Durchführung der Studie. Im zweiten Teil des Vortrags werden Sie über die Ergebnisse bzw. die Erkenntnisse der Studie informiert. Dabei erfahren Sie auch, welche Erkenntnis die Forscher am meisten überrascht hat. Und im dritten Teil erfahren Sie, ab welchem Alter sich die einzelnen Kompetenzen festigen. Im vierten Teil des Vortrags werden Sie darüber informiert, welche Unterschiede es in der Kompetenzentwicklung bei den beiden Geschlechtern, also bei Jungen und Mädchen, gibt. Und im letzten Teil des Vortrags hören Sie, welche Schlussfolgerung die Wissenschaftler aus den gewonnenen Ergebnissen ziehen.